stand sie an der Bar. Und Guido sagte zu mir: Hey, wie guck dir die an? Alter, besoffen geht die klar. Besoffen geht die klar. Besoffen geht die klar. Besoffen geht die klar. Ich war schon ziemlich verwundert. Ich dachte, ich hab mich verhört. Was Guido mir da offenbarte, hat mich im Innersten verstört. Besoffen geht die klar. Besoffen geht die klar. Besoffen geht die klar. Friseurwesen, das ist cool. Ich kann mal eine, das ist sogar meine Schwester, die hat das auch gemacht, aber es war ein bisschen zu anspruchsvoll. Ach so, ja, soll ich dir ein Bier mitbringen? Okay, bis gleich. Besoffen geht die klar. Besoffen geht die klar. Besoffen geht die klar. Besoffen geht die klar. Pepe, ich hab dich lieb. Ich auch, Guido. Ich auch.